es sich von hinten an und es fragt mich, ob es helfen kann. Bienvenidos, buenas tardes. Bienvenidos a Radio Universidad. Os habla Luis Álvarez y esto es, como todos los martes, Donde Lenguas. El pasado viernes, 27 de enero, la Facultad de Traducción y Documentación acogió una conferencia de una intérprete de la Comisión Europea de Bruselas. Esta intérprete se llama Birgit Goetze y viene de Alemania. Por eso hemos comenzado este programa con música alemana. La señora Goetze, Frau Goetze, es, como he dicho, intérprete de la Comisión Europea en Bruselas. Pertenece a la Dirección General de Interpretación. Y bueno, en el marco de nuestras entrevistas en Donde Lenguas a diferentes personajes que tienen que ver en algún sentido con los idiomas, con la interpretación, hemos tenido la suerte y la oportunidad de poder entrevistar a Birgit Goetze acerca de las distintas actividades que desarrolla como intérprete de conferencias y también pues como su vida diaria como traductora e intérprete. Bien, hoy nuestros oyentes, que seguro que son muchos alemanes o que estudian alemán, están de enhorabuena, porque Birgit Goetze, cuando se encontró con nosotros, pues tenía muchas ganas de charlar un ratito en alemán y no le íbamos a decir que no. Por lo tanto, la entrevista que vamos a escuchar en los próximos minutos estará en alemán. Es una oportunidad para todos nuestros oyentes que quieran escuchar esta lengua. ¿Por qué no? También fue una oportunidad para mí para practicarla, todo se ha dicho. Como también me imagino que muchos de nuestros oyentes no estarán muy familiarizados con la lengua de Goethe, pues me gustaría contaros un poquito en español, antes de ponerla, pues qué nos contó la señora Goetze. Bien, como hemos dicho, se trata de una intérprete de conferencias que ha trabajado durante muchos años para la Comisión Europea en Bruselas. Ella estudió interpretación en la Universidad de Mainz, en el Instituto de Interpretación de Germersheim, uno de los más reputados en Alemania para esta disciplina. Se presentó a las pruebas de acceso al Servicio General de Interpretación en Bruselas y bueno, las aprobó. Y por eso desde el año 1991 ha estado en la plantilla de intérpretes de conferencias de la Comisión Europea. Sin embargo, a partir del año 2002, Birgit Goetze se ha dedicado a cosas un poco distintas. Se ha dedicado a llevar a cabo distintos proyectos educativos, especialmente con Vietnam y con China. En estos proyectos se incluye la formación de intérpretes de esos países. Y desde 2010, estos proyectos la tienen tan absorbida que no ha vuelto a meterse en una cabina. Nos ha contado que es una participante en un programa que ya lleva 25 años en activo del gobierno chino para la formación de intérpretes chinos de cara a la interpretación profesional de conferencias. Este programa, nos contaba, consiste en una formación de 5 meses en la Comisión Europea en Bruselas, con un método pues bastante curioso desde un punto de vista pedagógico. Consiste en hacer una interpretación de tipo relé, es decir, en dos direcciones. Un grupo de estudiantes que interpretan del inglés al chino y otro grupo de estudiantes que interpretan el mismo discurso hacia el otro lado, del chino al español, al inglés. El objetivo de este método es comparar las dos versiones, la de origen y la de llegada, y ver pues dónde están los fallos y cómo se puede mejorar la interpretación. Bien, como no podía ser de otra forma, también le preguntamos a la señora Goetze qué hay que hacer para llegar a la Comisión Europea, cómo son estas pruebas de acceso. Y nos comentó que hay dos variantes. Uno se puede presentar como freelance o algo que es más complicado, pero también más estable, por así decirlo, presentarse al examen para ser intérprete de plantilla. Acerca de la vida cotidiana de un intérprete, nos contaba que es una vida muy dinámica, muy en contacto con otras personas, porque a diferencia de lo que muchos puedan pensar, la interpretación no es una actividad de uno solo. Se suele interpretar siempre con un colega al lado que te puede echar una mano en un momento en que te falle una nota, el oído o simplemente el momento lo requiera. Y para finalizar, le preguntamos a Birgit Goetze acerca de la adquisición de una tercera lengua o de una cuarta lengua. Como muchos de vosotros sabréis, en traducción e interpretación generalmente se cultivan dos lenguas, principalmente, una primera y una segunda, pero siempre hay que complementar esa combinación con algo más. Y es lo que nosotros llamamos la tercera lengua, una lengua que generalmente se adquiere después de la formación universitaria y que, bueno, que ya el cerebro tiene cierta edad y no es como el cerebro de un niño de 5 años que es una esponja. Por eso nos contaba Frau Goetze que desde la Comisión Europea hay diversos programas de financiación para la adquisición de estas terceras lenguas y apuntaba, al igual que su colega de la comisión, Guiomar Garmendia, que también estuvo con nosotros en Don de Lenguas y a la que saludamos desde aquí, nos comentaba que el alemán es una lengua cuya importancia está en constante aumento. Así que, ya sabéis, nuestros oyentes, quizás esta sea una buena oportunidad para tener una pequeña aproximación a la lengua alemana. Bien, sin más dilación, os dejo con esta entrevista que tuvo lugar el pasado 27 de enero en las cabinas de la interpretación de la Facultad de Traducción. Así que con vosotros, mi entrevista con Frau Götze de la Dirección General de Intérpretes de la Comisión de Bruselas. Buenas tardes. Nos encontramos en las cabinas de interpretación de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Salamanca con Birgit Götze, que trabaja para la Comisión Europea para la Dirección General de Interpretación. Trabaja con alemán, ella es alemana, de modo que esta entrevista se realizará en alemán. Guten Abend, Frau Götze. Guten Abend. Also, wir wollten anfangen. Vielleicht könnten Sie bitte erklären, was Sie genau machen, ein bisschen genauer, was Sie machen. Ich bin ausgebildete Konferenzdolmetscherin und arbeite seit 1991 als Konferenzdolmetscherin bei der GD Dolmetschen. Und zwar in der deutschen, habe ich bis 2010 in der deutschen Kabine als Dolmetscherin gearbeitet. Ich arbeite seit 2002 in der Ausbildung und zwar haben wir Ausbildungsprojekte mit früher mit Vietnam und jetzt haben wir eins mit China laufen. Und ich kümmere mich um die Ausbildung der chinesischen Dolmetscher im Rahmen dieses Kooperationsprojekts mit China. Und seit 2010 habe ich mich jetzt voll auf die Ausbildung konzentriert und arbeite im Moment nicht mehr in der Kabine. Sie haben gerade jetzt eine Konferenz für unser Praktikum, unsere Modalidades de Interpretación Kurs gemacht. Vielleicht könnten Sie uns ein bisschen erklären, was Sie auf dieser Konferenz gesagt haben. Ich habe eigentlich so ein bisschen erläutert, was ich bisher in der Kommission gemacht habe. Und zwar, wie ich gerade sagte, dass ich in 1991 dort angefangen habe zu arbeiten und seit mittlerweile 21 Jahren dort arbeite. Zuerst nur als Konferenzdolmetscherin in der deutschen Kabine. Dann habe ich teilweise in der Kabine als Konferenzdolmetscherin gearbeitet und parallel schon in der Ausbildung gearbeitet. Und wie gesagt, seit 2 Jahren arbeite ich nur noch in der Ausbildung. Genau. Und Sie haben uns gesagt, Sie arbeiten besonders mit Vietnam und China. In welchen Bereichen sind Sie aktiv? Das ist auch alles im Rahmen der Ausbildung. Wir hatten ein Kooperationsprojekt mit Vietnam. Das war für die Ausbildung von vietnamesischen Dolmetschern für die vietnamesische Regierung. Das ist mittlerweile abgeschlossen. Aber wir haben seit über 25 Jahren ein ähnlich strukturiertes Kooperationsprojekt mit der chinesischen Regierung, auch für die Ausbildung von chinesischen Dolmetschern für die chinesische Regierung. Und ich kümmere mich um die Ausbildung, diesen Teil des Ausbildungsprojektes. Die Chinesen kommen nach Brüssel für 5 Monate und durchlaufen dort dann eine Dolmetschausbildung, die ich organisiere mit Hilfe von Dolmetschkollegen aus den Kabinen. Das ist doch interessant, weil natürlich ist Chinesisch jetzt, können wir sehr viel über China hören. Sie sind eine sehr starke, nicht Gesellschaft, sondern Land. Nee, ich meine die Ökonomie oder Wirtschaft genau. Aber Vietnamesisch ist für uns ein ganz, ganz unbekanntes, eine ganz unbekannte Sprache, mindestens für Spanien. Kennen Sie Vietnamesisch? Nee, ich spreche weder Vietnamesisch noch Chinesisch. Ich lerne im Moment Chinesisch, aber gut, bis man dort ausreichend versteht, um es auch für Dolmetschzwecke einsetzen zu können, ist natürlich ein weiter Weg. Aber wir haben da ganz spezielle Techniken, die wir einsetzen, um diese Klippe, dass wir die Sprache nicht kennen, umgehen zu können. Also wir arbeiten da hauptsächlich mit so einem Art Dreiecksunterrichtssystem oder auch Relais-System. Ja, das Relais-System. Also von Vietnamesisch auf Chinesisch oder? Nee, nicht vermischen, ist getrennt. Also wie gesagt, im Moment kümmere ich mich nur noch um die Ausbildung der Chinesen. Die meisten dieser chinesischen Studenten, die zu uns kommen, machen Englisch als Hauptsprache. Und dann machen wir zum Beispiel eine Rede auf Englisch, die wird dann übersetzt ins Chinesisch und dann von einem anderen chinesischen Studenten rückübersetzt ins Englische. Und so können wir dann sozusagen die zwei Versionen miteinander vergleichen und so beurteilen, wie die Verdolmetschung gelaufen ist oder nicht. Das klingt interessant doch. Also vielleicht könnten Sie ein bisschen mehr über Ihre eigene Ausbildung erzählen. Ich habe Dolmetschen studiert und zwar als Hauptstudiengang. Und zwar in Deutschland, in Germersheim, was Kennern des Bereiches ein Begriff ist. Und ich habe das also 4 Jahre lang studiert als Hauptstudiengang. Ich habe meinen Abschluss, gemacht, Ende der 80er Jahre. Und habe dann relativ bald mich beworben für den Test bei der Europäischen Union, bei der GD-Dolmetschen. Und habe den bestanden und wie gesagt, seit 1991 dort angefangen zu arbeiten. Ich glaube, alle von den Studenten der Fakultät für Dolmetschen und Übersetzen sind immer, wollen immer wissen, wie diese Prüfungen und diese Bewerbungen für die Europäische Kommission oder der Parlament sind. Können Sie vielleicht ein bisschen darüber sagen? Es gibt dafür ganz klare Verfahren. Man muss eine Bewerbung einreichen, wenn man sich für einen Test bewerben will. Es gibt zwei Wege. Man kann sich zum einen bewerben, als Freiberufler für die EU zu arbeiten und auf die Freiberuflerliste aufgenommen zu werden. Oder der andere Weg wäre das Beamtentum, also dass man verbeamtet wird und dann muss man ein Beamtenauswahlverfahren durchlaufen. Beamtenauswahlverfahren gibt es nur alle x Jahre mal. Was eher stattfindet, sind die Freiberufler-Tests. Da muss man sich über unsere Webseite anmelden, paar Dokumente einschicken und dann werden Tests organisiert. Jeder, der für die EU arbeitet, als Dolmetscher, muss unsere Akkreditierungstests durchlaufen und auch bestehen. Diese bestehen aus Dolmetschprüfungen, konsekutiv und simultan und werden auch unter Beisein und Hilfe und Mitarbeit von Kollegen aus den Dolmetschdiensten der EU durchgeführt. Also für uns ist auch sehr wichtig wir wollen wissen, wie das Leben der Tag für Tag für einen Dolmetscher der Europäischen Kommission ist. Und Sie haben als Dolmetscher gearbeitet, jetzt kümmern Sie sich besonders um Ausbildung. Vielleicht könnten Sie zum Ersten ein bisschen mehr uns sagen, was oder wie ist das Leben ein Dolmetscher? Das Leben als Dolmetscher in der EU ist toll, weil man wirklich auch als Dolmetscher arbeitet. Und zwar fast jeden Tag. Also man macht keine anderen Aktivitäten, wie zum Beispiel Übersetzen, was man als erstes denken könnte. Denn in der EU gibt es eine getrennte Generaldirektion Übersetzen. So wir dolmetschen wirklich. Und es ist auch sehr abwechslungsreich, weil wir jeden Tag ein anderes Thema haben. Was auch schön ist, wir arbeiten jeden Tag mit anderen Kollegen zusammen. Sodass wir natürlich auch einen großen Kollegenkreis haben. Und wie gesagt, die Sitzungen, die Themen ändern sich, die Kollegen wechseln und wenn man will, kann man auch noch viel reisen in die unterschiedlichen EU-Staaten. Es ist also ein sehr interessantes und auch abwechslungsreiches Leben als Dolmetscher und ich finde, es macht wirklich Spaß. Und das ist auch ganz anders wie das Europäische Parlament, oder? Im Prinzip nicht. Auch im Parlament arbeiten die Dolmetscher als Dolmetscher. Mhm. Aber gut, die Art der Sitzungen sind anders. Und das Parlament hat auch einmal im Monat Sitzungen in Straßburg, weil es auch einen Sitz in Straßburg hat. Und deswegen fahren dann auch die Parlamentsdolmetscher öfters nach Straßburg. Das ist also von den, sagen wir mal, Arbeitsumständen her etwas anders. Aber die Arbeit als solche, glaube ich nicht, dass die sehr viel anders ist. Das Dolmetschen ist vielleicht insofern anders, weil es vielleicht mehr vorgelesene Reden im Parlament gibt, während es vielleicht bei uns etwas mehr Diskussionen oder freie Reden gibt, aber das Dolmetschen als solches ändert sich eigentlich nicht. Also was ich meinte ist, es gibt eine Dirección General de Intérpretes, nennen wir auf Spanisch, das war das habe ich vergessen. Gemeinsamer Dolmetschdienst? Genau, genau. Also gibt es ein solches Organism für das Parlament, das was... Das Parlament hat einen getrennten Dolmetschdienst. Ich komme von der GD Dolmetschen, die Teil der Europäischen Kommission ist. Das Europäische Parlament ist eine andere Institution im Rahmen der Europäischen Union. Das Europäische Parlament hat seinen eigenen Dolmetschdienst. Aber wir arbeiten sehr eng zusammen bei Unterstützung der Universitäten oder auch bei diesen Akkreditierungstests. Wir helfen uns auch gegenseitig aus, wenn mal Not am Mann ist bei Dolmetschern. Aber im Prinzip haben wir eine getrennte Verwaltungsstruktur und zwei getrennte Dolmetschdienste. Aha, ganz klar. Und ich wollte auch bitte Ihnen fragen, also Sie haben Chinesisch studieren, Sie studieren Chinesisch noch? Ich lerne Chinesisch. Ah, lerne. Ich lerne, ja, das ist so genau. Nebenbei, okay. Ja. Und ja, das ist eine persönliche Frage natürlich, aber ich glaube, das wäre auch für uns interessant. In Spanien hat man Deutsch als ein sehr, sehr nicht so einfach Sprache, also kein irgendwo schwere Sprache. Mhm, ja. Aber Chinesisch ist noch schwerer, oder man kann so denken. Wie sind Sie gekommen zum Schluss, oh, ich will Chinesisch studieren oder ich will Chinesisch lernen. Warum Chinesisch und nicht Russisch? Oder? Nun, das hängt natürlich zusammen mit meiner Aktivität in der Ausbildung, die ich seit ein paar Jahren betreibe. Ich habe halt festgestellt, dass es in der Tat besser ist, man versteht die Sprache, in der man auch ausbildet, das ist es im Idealfall. Und habe mir gedacht, es wäre schön, selbst wenn ich Chinesisch nicht vollständig verstehen könnte, aber zumindest ein paar Grundlagen habe. Mhm. Und das erlaubt einem damit auch, gibt einem einen gewissen Einblick in die Kultur. Und selbst wenn ich nicht viel kann und es im Moment noch sehr stark auf Wörter beschränkt ist, mehr als auf Sätze, so hilft es mir doch schon, hier und da was wiederzuerkennen. Und wie gesagt, ich habe nicht vor, das irgendwie als eine Dolmetschsprache hinzuzufügen in meine Sprachkombination. Das war nie die Absicht, sondern es war wirklich nur eher gedacht in Bezug auf meine Ausbildungstätigkeit. Also auf diesen Fall kam erst die Arbeit und dann die Sprachneugierigkeit, oder? Also Sie hatten dieses Projekt, diese Arbeit als in dem Bereich von Ausbildung und dann haben Sie entschieden, okay, ich sollte Chinesisch. Ich glaube ja, wenn ich für die Kabine eine andere Sprache gelernt hätte, hätte ich sicherlich dann eine andere Sprache gewählt als Chinesisch. Wie lange haben Sie studiert, gelernt? Oh, ich lerne das im Moment seit 4 Jahren, seit ungefähr 4 Jahren, also noch nicht so lange. Aber das reicht nicht? Oder? Oh, das reicht bei weitem nicht. Ich meine, es kommt darauf an, wie intensiv man es betreibt. Ich mache halt einen Vollzeitjob nebenher kann mich dann auch nicht jeden Tag hinsetzen und 3-4 Stunden Chinesisch lernen. Wäre ich 4 Jahre in China gewesen, hätte ich sicherlich jetzt ein weitaus besseres Niveau. Das ist für uns auch interessant, weil in der Dolmetscherfakultät wollen wir immer, die Studenten wollen ja immer eine neue Sprache lernen. Wir denken, es ist immer wichtig, okay, wir haben unsere B-Sprache, wir haben unsere C-Sprache, aber das reicht nicht. Wir müssen jetzt immer eine stärkere Kombination haben. Und es ist für uns immer ein großer... wir kümmern uns. Es ist für uns... oh Gott, was wollen wir machen jetzt? Wie können wir jetzt eine neue Sprache lernen? Weil... wir haben diese, wir rechnen damit, wenn je kleiner oder je jünger man eine Sprache spricht, desto einfacher ist. Und jetzt sind wir 22, 23 Jahre alt und es ist immer die Frage, okay, wenn ich jetzt eine neue Sprache lerne, wie lange soll ich lernen, damit ich mindestens gut verstehen kann? Das ist natürlich eine schwierige Frage. Ich meine, wir haben viele Kollegen bei uns, die lernen auch noch schwere Sprachen, wie zum Beispiel Polnisch oder Ungarisch hinzu, auch wenn sie schon über 40 sind. Und die Frage ist natürlich immer, erstmal, für welchen Zweck braucht man die Sprache? Da wir hauptsächlich, auch gerade in der deutschen Kabine, in die Muttersprache arbeiten, ist es natürlich erstmal wichtig, dass man die Sprache passiv sehr gut versteht. Das Sprechen gehört zwar auch dazu und die Kollegen lernen noch einiges, aber es ist dann nicht so wichtig, als wenn man in eine B-Sprache arbeitet. Mhm. Wie lange setzen wir normalerweise an bei diesen Sprachen? Also ich würde schon sagen, mit Sprachkurs erstmal und dann mehreren längeren Auslandsaufenthalten und einem besonders langen Auslandsaufenthalt am Ende, würde ich sagen, für eine Sprache von wie Polnisch oder Ungarisch muss man schon 5 Jahre einplanen, würde ich sagen. Also es ist so das, was wir bei uns dann vorsehen. Alles, damit wir bestehen können oder die passive... Wenn Kollegen Sprachen zu ihrer Sprachkombination hinzufügen, als offizielle Sprache, aus der sie dann in der Kabine arbeiten können. Also ja, da würde ich sagen, das wird von unserem Dienst gefördert, unterstützt, auch mitfinanziert. Es verlangt auch sehr viel persönliches Engagement. Die Kollegen müssen also auch nebenher viel arbeiten, Vokabeln lernen, Grammatik lernen, Hausaufgaben machen, Zeitung lesen, Fernsehen gucken, all was halt dazugehört zu so einer Sprache. Aber ich glaube, so im Allgemeinen sind das dann so 5 bis 6 Jahre für die sehr schweren Sprachen und für leichtere Sprachen, in Anführungsstrichen. Sprachen zum Beispiel, wenn man, weiß ich, Spanisch macht und fügt Portugiesisch hinzu, dann braucht man natürlich weniger Zeit. Ja, natürlich. Also wenn, ja, für uns wäre Romanisch, gleich Romanisch nicht so kompliziert. Romanisch leichter. Mhm. Also Sie haben, also jetzt gerade arbeiten Sie bei Ausbildung. Hatten Sie vielleicht eigene Vorschläge oder Ratschläge für Studenten, Sprachstudenten, Dolmetscherstudenten, vielleicht die auch bei der Kommission arbeiten wollten? Ja, ich kann mir vorstellen, dass es bestimmt großes Interesse gibt und ich kann es voll verstehen, es ist wirklich toll, dort zu arbeiten. Gut, man muss, wie ich schon gesagt hatte, auf jeden Fall den Akkreditierungstest bestehen, wenn man für uns arbeiten will. Und dafür braucht man erstmal natürlich eine gute Ausbildung, anerkannte Ausbildung als Konferenzdolmetscher. Und ja, was braucht man als Konferenzdolmetscher? Erstmal natürlich müssen die Sprachen tiptop sein, die man anbietet. Dann ist die gute Dolmetschtechnik gefragt und dann das Allgemeinwissen, was dazu gehört und halt die Kommunikationsfähigkeiten, die dazugehören. Das sind so ein bisschen die Grundelemente des Dolmetschens, die dann auch in den Ausbildungen vermittelt werden. Und das ist eigentlich auch das, was wir bei uns testen. Aha. Und wir haben kurz über die D-Sprachen gesprochen. Über die D-Sprachen, also die Sprachen, die man neu lernt. Mhm. Und vor einigen Wochen hatten wir in der Sendung in Donde Lenguas hatten wir eine andere Dolmetscherin von der GDD. Sie war Spanisch und sie hat uns beratet, dass jetzt eine sehr gute Sprache für Dolmetscher ist eigentlich Deutsch. Mhm. Was meinen Sie darüber oder hatten Sie andere Ratschläge für Sprachen, die nützlich oder sehr gut jetzt sehen? Oder? Deutsch ist natürlich immer gut. Ich bin immer für natürlich. Deutsch, aber mal Spaß beiseite. Wir haben immer so gewisse Profile bei uns in der GD Dolmetschen, wo wir überprüfen, welche Sprachen wir brauchen, welche Sprachen wir wirklich prioritär brauchen. Oder wenn Kollegen in Rente gehen, gehen ja auch damit die Sprachen weg, die Kollegen abdecken. Und da kann das schon sein, dass Deutsch zu den prioritären Sprachen in der spanischen Kabine gehört. Ich weiß es aber nicht 100%, weil ich im Moment nicht genau die prioritären Sprachen kenne. Und über die neue Sprachen, die mit dem Ampliation der Europäischen Gemeinschaft, also wir haben jetzt besonders östliche Sprachen, so wie Bulgarisch, Tschechisch oder in ein paar Jahren würden wir auch Kroatisch haben. Mhm. Ist das Würde das für uns auch nützlich oder, also ich würde sagen, vielleicht haben eine Ach, ich hatte es vergessen. Die deutsche Wort für beim Dach habe ich vergessen. Vorteil. Genau, vielleicht haben die Vorteile die Leute aus dieser Länder, aus Kroatien oder aus die balkanischen Länder. Mhm. Was meinen Sie? Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht so genau, wie es statistisch bei uns aussieht, aber ich kann mir vorstellen, dass diese neuen Sprachen oder die osteuropäischen Sprachen immer noch gefragt sind. Aber man hat nicht unbedingt deswegen bei dem Test einen Vorteil. Man muss trotzdem qualitativ gut arbeiten. Also man steht nicht besser da, wenn man schlechtes Polnisch kennt, als jemand, der sehr gutes Portugiesisch kennt. Denn bei uns ist Qualität eigentlich das Schlagwort. Unser System funktioniert, weil die Kollegen alle qualitativ sehr gut arbeiten. Darauf achten wir auch und deswegen machen wir auch die ganzen Tests. Und deswegen würde ich sagen, von der Qualität her müssen die Sprachen halt alle sehr gut sein. Und wie gesagt, statistisch weiß ich jetzt im Moment nicht, wie es aussieht, aber ich kann mir vorstellen, dass osteuropäische Sprachen weiterhin gefragt sind bei uns. Alles klar. Ich mache meine Notizen. Also Frau Götze, vielleicht haben Sie noch was zu sagen? Eigentlich nicht. Ich möchte nur denjenigen, die sich bei uns bewerben, viel Glück wünschen und alles Gute für die Zukunft. Also vielen Dank für Ihre Zeit, Frau Götze. Guten Abend. Gut. Dankeschön vielmals. Wiedersehen. Pues ahí estaba Birgit Götze, una entrevista que surgió un poquito de manera espontánea. Fue a terminar la conferencia. Concédanos una entrevista, encantada, además en alemán. Bien, pues nos acercamos al final de este programa de Donde Lenguas, en el que hemos podido escuchar algunas curiosidades sobre la vida de los intérpretes de buena mano, de mano de uno de ellos. Para terminar, me gustaría compartir con vosotros ciertas cifras que dan un poco una idea de ¿qué es lo que se mueve en la interpretación en Europa? Por ejemplo, en Europa trabajan 1.100 intérpretes de plantilla, mientras que al día son contratados entre 500 y 600 en régimen freelance. Hay como unos 18.000 reuniones al año en las que se ven implicados los intérpretes, y esto supone que en total haya unos 270.000 intérpretes que tienen, o mejor dicho, 270.000 interpretaciones o actos en los que requieren un intérprete por año. ¿Y sabéis cuánto cuesta al contribuyente? Pues 48 céntimos de euros nos cuesta a cada europeo por año mantener los servicios de interpretación en la Unión Europea. Un importe bastante modesto si tenemos en cuenta la gran labor a la que se enfrentan día a día, una labor de la que muchas veces no somos del todo conscientes. Con esto llegamos al final de nuestro Don de Lenguas de hoy. Como siempre, agradecemos al equipo de realización y de producción por habernos puesto la entrevista, estas canciones que, por cierto, son de Annette Louisan, una gran diva de la música alemana. Y nos despedimos hasta la próxima semana. Muchas gracias y hasta pronto. Schläfst, weil es dich erregt, wenn ich mich beweg, wie ich mich beweg. Dass du fast verbrennst unter meiner Hand, wenn ich dich berühr, hab ich nicht geahnt. Ich steh nur so rum, du so dies und das, fahr mir durch das Haar und schon willst du was. Lass mal lieber sein, hab zu viel Respekt vor deinen Gefühlen. Ich will doch nur spielen.